Erster bezahle El-Oholiab und die Handwerker arbeiten jetzt. Gott gab ihnen das Wissen dafür. Sie bauen alles für das Heiligtum. Zweiter Mose rief die Handwerker zu sich. Sie wollten alle gerne bei der Arbeit helfen. Dritter, sie nahmen die Geschenke von Mose an. Das Volk brachte jeden Morgen neue Gaben. Vierter, die Handwerker unterbrachen ihre Arbeit für einen Moment. Fünfter, sie sagten zu Mose, das Volk bringt zu viel. Wir haben genug Material. Sechster, Mose gab einen Befehl im Lager. Niemand sollte mehr Geschenke bringen. Das Volk hörte auf. Siebter, es war genug Material für alle Aufgaben da. Es war sogar zu viel. Achter, die Handwerker machten das Zelt aus 10 Teppichen. Sie nutzten feines Leinen und bunte Wolle. Neunter, jeder Teppich war 28 Ellen lang. Er war 4 Ellen breit. Alle waren gleich groß. Zehnter, er band 5 Teppiche fest zusammen. Dann band er die anderen 5 zusammen. Elfter, er machte Schlaufen aus blauer Wolle. Er machte sie an den Rand der Teppiche. Zwölfter, er machte 50 Schlaufen an jeden Teil. Die Schlaufen passten genau zusammen. Dreizehnter, er machte 50 Haken aus Gold. Er verband die Teppiche damit. Das Zelt war nun ein Stück. Vierzehnter, er machte 11 Teppiche aus Ziegenhaaren. Das war das Dach für das Zelt. Fünfzehnter, jeder Teppich war 30 Ellen lang. Er war 4 Ellen breit. Alle waren gleich. Sechzehnter, er band 5 Teppiche zusammen. Die anderen 6 band er auch zusammen. Siebzehnter, er machte 50 Schlaufen an die Ränder der Teppiche. Achtzehnter, er machte 50 Haken aus Kupfer. Er verband das Dach damit. Neunzehnter, er machte eine Decke aus roten Fellen. Darüber legte er eine Lederdecke. Zwanzigster, er baute Bretter aus Akazienholz für das Zelt. Die Bretter standen aufrecht. Einundzwanzigster, jedes Brett war 10 Ellen lang. Es war 1,5 Ellen breit. Zweiundzwanzigster, jedes Brett hatte 2 Zapfen. So baute er alle Bretter für das Zelt. 23. Er machte 20 Bretter für die Südseite vom Zelt. 24. Er machte 40 Füße aus Silber. Jedes Brett hatte 2 Füße. 25. Er machte auch 20 Bretter für die Nordseite. 26. Er machte dafür auch 40 Füße aus Silber. Jedes Brett hatte 2 Füße. 27. Für die Westseite machte er 6 Bretter. 28. Er machte 2 Bretter für die Ecken an der Rückseite. 29. Diese Bretter waren unten und oben fest zusammen. Er machte das bei beiden Ecken so. 30. Es waren insgesamt 8 Bretter. Sie hatten 16 Füße aus Silber. 31. Er machte 5 Riegel aus Akazienholz für die eine Seite. 32. Er machte 5 Riegel für die andere Seite. Er machte 5 für die Rückseite. 33. Er machte den mittleren Riegel in die Mitte der Bretter. Er ging von einer Seite zur anderen. 34. Er überzog die Bretter mit Gold. Er machte goldene Ringe und goldene Riegel. 35. Er machte einen Vorhang aus bunter Wolle. Er machte Bilder von Engeln darauf. 36. Er baute 4 Säulen aus Akazienholz. Er überzog sie mit Gold und gab ihnen Silberfüße. 37. Er machte einen Vorhang für den Eingang. Er nahm bunte Wolle und feines Leinen. 38. Er machte 5 Säulen mit Haken. Er überzog die Köpfe mit Gold. Die Füße waren aus Kupfer.